Book 2 34 34 Di kereta Im Zug Apa ini kereta yang menuju Berlin? Ist das der Zug nach Berlin? Ist das der Zug nach Berlin? Kapan kereta akan berangkat? Wann fährt der Zug ab? Wann fährt der Zug ab? Kapan keretanya tiba di Berlin? Wann kommt der Zug in Berlin an? Wann kommt der Zug in Berlin an? Maaf. Boleh saya lewat? Verzeihung, darf ich vorbei? Verzeihung, darf ich vorbei? Saya pikir, ini tempat saya. Ich glaube, das ist mein Platz. Ich glaube, das ist mein Platz. Saya pikir, Anda duduk di tempat saya. Ich glaube, Sie sitzen auf meinem Platz. Ich glaube, Sie sitzen auf meinem Platz. Di mana gerbong dengan tempat tidur? Wo ist der Schlafwagen? Wo ist der Schlafwagen? Gerbong tempat tidur ada di bagian belakang kereta. Der Schlafwagen ist am Ende des Zuges. Der Schlafwagen ist am Ende des Zuges. Dan di mana ruang makan? Di depan. Und wo ist der Speisewagen? Am Anfang. Und wo ist der Speisewagen? Am Anfang. Apakah saya dapat tidur di bawah? Kann ich unten schlafen? Kann ich unten schlafen? Apakah saya dapat tidur di tengah? Kann ich in der Mitte schlafen? Kann ich in der Mitte schlafen? Apakah saya dapat tidur di atas? Kann ich oben schlafen? Kann ich oben schlafen? Kapan kita melewati perbatasan? Wann sind wir an der Grenze? Wann sind wir an der Grenze? Berapa lama perjalanan ke Berlin? Wie lange dauert die Fahrt nach Berlin? Wie lange dauert die Fahrt nach Berlin? Apakah keretanya terlambat? Hat der Zug Verspätung? Hat der Zug Verspätung? Apakah Anda punya sesuatu untuk dibaca? Haben Sie etwas zu lesen? Haben Sie etwas zu lesen? Apakah kita bisa memesan makanan dan minuman di sini? Kann man hier etwas zu essen und zu trinken bekommen? Kann man hier etwas zu essen und zu trinken bekommen? Apakah Anda bisa membangunkan saya pukul 7 pagi? Würden Sie mich bitte um 7 Uhr wecken? Würden Sie mich bitte um 7 Uhr wecken?